heute mit dem Tobi. Hallo, und mit dem Martin. Ja, und ohne Marcel, weil Marcel ist auf der GDC, der Games Developer Conference in San Francisco. Wir grüßen schön an dieser Stelle und hoffen, er kommt bald wieder. Ja, dementsprechend, wir haben die Folge 245 und ich merke gerade siedend heiß, niemand hat einen Zahlenfakt rausgesucht, oder? Nein, doch, Tobi hat einen Zahlenfakt. Nein, das ist die letzte Folge. Das ist die letzte Woche. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt brennt's. Ja? 245, was sollen wir dazu sagen? Ja? Paragraph 235 StPO, Umfang der Beweisaufnahme. Weiß nicht, das ist irgendwie doof. Ja. Wir wissen nichts zu 245. Engel-Schalkinger Straße 245. Ja, das ist, was man so findet, wenn man mit Google sucht. Von 34 Eigentumswohnungen. Ja. 245 ist die Zahl, die der Fanboys-Folge korrespondiert, wo es keinen Zahlenfakt gab. Gut. Never forget. Ihr hört, ihr seht, ihr realisiert, Marcel fehlt. Lass uns ab vom Zahlenfakt, dem nicht vorhandenen, hin zur Agenda kommen, wieder auf die Schiene. Es gibt tatsächlich Neuigkeiten, auch wenn sie wenig Apple-Bezug haben, wie in letzter Zeit öfter. Ich habe das Gefühl, Apple ist nur noch mit FBIOS beschäftigt und sonst hört man gar nichts mehr. Aber Sony hat Neuigkeiten, die wir verkünden können. Namentlich ist die PlayStation VR jetzt offiziell angekündigt mit Preis und Datum. Kommt im Oktober und kostet 400 Euro. Holy crap. Also 399. Ja. Soll wohl von der Hardware her nicht mit Oculus oder, also mit, nicht mit Rift oder Vive mithalten können. Mhm. Ist halt so quasi eher die kleinere Variante davon. Dafür braucht man halt in Anführungszeichen nur eine PS4 und eine Sony Eye-Kamera. Die braucht man auch, die kostet nochmal 50 Euro. Die braucht man fürs Head-Tracking. Ah, okay. Wollte gerade fragen. Ja. Aber ansonsten, sie haben auch in diesem Blogpost, den wir verlinken, haben sie auch schon angekündigt, dass sie irgendwie schon ganz viele Titel haben, die da VR entwickeln werden. Mhm. Ich bin hier mal gespannt, wie sich das entwickelt mit VR-Spielen, wie weit die exklusiv sind. So, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich halt lohnt, also wenn jetzt nicht Sony extrem subventioniert, dass Entwickler sagen, wir sind PlayStation VR exclusive. Mhm. Das ist halt so, die installierte Basis dürfte da so relativ gering sein und überschaubar. Ja. Und also gerade bei den großen VR-Titeln, auf die schon alle warten, also mir fällt als erstes da Eve Valkyrie ein, also dieser Raumschiff-Simulator von den Eve Online-Menschen. Mhm. Der ist ja irgendwie auch schon für alles angekündigt, inklusive Rift, Vive und PlayStation VR. Mhm. Es gibt auch Videos auf zu PlayStation VR mehr, wo man dann auch noch so mal ein bisschen sieht, was es so an Spielideen gibt da. Mhm. Nichts Überraschendes jetzt irgendwie. Es wird rumgefuchtelt und geschossen und sie haben so eine Minispielsammlung, die irgendwie VR Experiences heißt, die von Sony selber kommen wird. Es bleibt spannend, glaube ich, an der Stelle. Ja, es ist so das Accessory-Problem, dass wie die Lightgun, wenn du halt Spiele hast, die mit der Lightgun auf irgendwas, wo du auf irgendwas ballern kannst, dann ist es gut, wenn nicht, dann ja. Schwierig. Also das Tolle ist halt, dass VR einfach, das ist wie ein anderer Fernseher, es ist nicht so ein Nischending wie eine Kanone, sondern du kannst damit halt viel mehr machen, aber du hast schon recht, es muss plattformunabhängig zu programmieren sein oder zumindest zu großen Teilen, weil sonst ist halt echt das Problem, dass... Also ich weiß nicht, ob man plattformunabhängig programmieren können muss, aber ich denke, als Entwickler muss man zumindest seine Cross-Plattform-Software anbieten, um die Kosten wieder reinzubringen. Cross-Plattform ist das, was ich gesucht habe, genau. Man muss Cross-Plattform programmieren können, weil es ist halt nicht eine Nische von dem, was man macht, sondern von der Nische von dem, wen es interessiert und wie viel es kostet. Also das werden halt nicht viele Leute sein. Und die Summe der Leute über alle Konsolen ist vielleicht genug, um erfolgreich zu sein mit einem Produkt. Aber nur in einer Konsole. Ja, und wenn du Konsolen sagst, meinst du Windows und PlayStation. Ach, gibt's? Naja, Rift und Valve ist beides Windows. Ah, also PC. Aha. Und ich glaube, Microsoft hat für die Xbox One noch nichts angekündigt. Mhm. Kann sein, dass der Rift, was ist das richtige Pronomen? Ich habe keine Ahnung. Auch mit der Xbox One funktioniert. Da habe ich jetzt gar nicht geguckt. Hm. Ja, gute Frage. Und diese Handy-VR-Geschichten sind wahrscheinlich nochmal eine andere Klasse. Da kannst du. Du meinst jetzt so Sachen wie dieses Gear-VR-Zeugs von Samsung? Ja, genau, dieses. Ja. Das kannst du wahrscheinlich nicht. Das ist halt auch irgendwie vergleichen. Ja, also das ist halt irgendwie die Handyspiel-Variante davon so ein bisschen. Mhm. Und ich habe auch das Gefühl, dass Samsung sich da auch gerade so ein bisschen auf 3D-Medienkonsum irgendwie konzentriert. Also gar nicht so sehr die Spiele pusht, sondern eher so sagt, wir bringen jetzt auch diese 3D-Kamera, also die 360-Kamera raus, die kommt jetzt irgendwann dieses Jahr auch von Samsung, wo du so eine Kugel auf einem Stab quasi hast und die halt dann 360 Grad in alle Richtungen aufnimmt. Und ich denke, dafür ist halt so, dass das Gear VR dann auch ganz gut positioniert und dafür so, dass du halt YouTube-Videos in 360 gucken kannst. Das gab's vor, ich glaube, 20 Jahren schon und hieß QuickTime VR. Da hat man gesehen, dass wenn du so einen 3D-Movie machst, du guckst immer in die falsche Richtung, du verpasst immer was. Ja. Ja, das ist irgendwie, ich erinnere mich irgendwie, es muss jetzt auch schon, vermutlich ist das schon 10 Jahre her oder so, weil das war noch auf dem Apple Campus zur WWDC. Also als man auf der WWDC noch auf den Apple Campus eingeladen und mit dem Bus hingefahren wurde. Ach. Ja, das war noch andere Zeiten. Und da habe ich den einen Menschen getroffen, der noch QuickTime VR machte damals. Und der war auch schon alt und schwach. Und es war so ein bisschen so, oh. War so, ja. Aber man, dieses Team schrumpfte dann ein. Das war so die Zeit, wo QuickTime starb. Also wo quasi die letzten Carbon-Zöpfe abgeschnitten wurden und QuickTime gehen musste, inklusive VR. Vielleicht gibt es ein Revival von diesen Panorama-Fotos, weil ich fand die Idee cool, so eine Panorama-Foto, und du konntest ja dann so ein ganzes Panorama-Projekt verlinken mit Links zwischen den Panoramen. Du konntest dann quasi dein Haus in jedem Raum ein Panorama aufnehmen und auf die Türen klicken, um von A nach B zu gehen. Ja, du konntest halt so ein Riven oder Myth bauen quasi mit Panoramas. Und das war toll. Das war halt schwierig zu bedienen und komisch von der Verzerrung her von dem Viewport, weil der komisch funktioniert hat. Hm. Vielleicht lebt es wieder auf, es wäre schön. Ja. Es bleibt spannend, wie die Medien standardisiert werden. Also gerade wenn man sich so ein bisschen mit Videoproduktion auch beschäftigt, dann ist das ja momentan noch irgendwie sehr absurd. Also gerade die Software, die man benutzt, weil man hat dann so Stitcher, die irgendwie halt die verschiedenen Aufnahmen in die Richtungen halt zusammen stitchen und dann kannst du halt eine Projektion quasi auswählen, die dann dieses 3D-Zeugs, also diese Kugel auf eine planare Fläche projiziert und auf YouTube kannst du dann wieder irgendwelche Flags setzen, dass YouTube weiß, dass das jetzt nicht ein Video ist, sondern ein 360-Video. Und dann und naja, also ich weiß nicht, ob das so der Weisheit letzter Schluss ist, um es kurz zu sagen. Ja, VR wird uns weiter beschäftigen. Ich bin gespannt, wie es die Spielerfahrung so verändert für mich, weil die VR-Sachen, die ich bis jetzt ausprobiert habe, und da war jetzt irgendwie halt so Rift DK2 und Morpheus, also ein PlayStation VR-Prototyp dabei. Und das war schon immer eine Spieleerfahrung, die dich halt mehr, also das schlimme Wort dazu ist ja Immersion, die dich halt mehr aus dem Alltag rausreißt und eskapistischer ist noch als irgendwie normales Spielen. Und das wird spannend, inwieweit das dann irgendwie, wie das dann normal wird. So. Und wie das dann ist, wenn du jetzt irgendwie gerade eine Runde XY spielst und das Essen fertig ist und so wie der Alltag mit VR kollidiert, das wird, glaube ich, spannend. Aha. Ja. Aber ein anderes Thema, wir haben es letzte Woche schon angekündigt, die Computer werden uns alle unterjochen und wir werden die Menschen haben keine Chance und wir können nur hoffen, dass unsere neuen Overlords uns wohlgesonnen sind. Um es kurz zu sagen, AlphaGo hat 4-1 gegen Lee Sedol gewonnen. Heilige Scheiße. Ja. Ich habe das so ein bisschen verfolgt auch. Also ich habe mir halt immer morgens, soweit ich noch das Ende mitbekommen habe, das Ende der Spiele angeguckt. Okay, und dann krass. Die Pressekonferenz, weil sie hatten dann nach fast allen Spielen hatten sie eine Pressekonferenz. Aha. Und es war ganz spannend, irgendwie so ein bisschen da mitzugucken. Und der Kommentar war auch ziemlich gut, weil der auch von einem neunten Dan-Spieler halt irgendwie gemacht wurde, zusammen mit einem anderen Moderator. Und der hat das auch ganz gut näher gebracht, wenn du jetzt nicht auf dem Niveau spielst und cool. Nur so grob die Regeln kennst, dass er dir halt dann irgendwie erklärt hat, was jetzt eine Co-Situation ist und wo jetzt die Augen sind und Semi-Augen und was nicht alles. Mhm. Ja, war unterhaltsam und beim 3-0 hatte AlphaGo gewonnen, dann hat Lee Sedol noch ein Spiel aufgeholt im vierten und hat 3-1 quasi gemacht und das fünfte hat jetzt auch wieder AlphaGo gewonnen. Wahnsinn. Ich bin heilfroh, dass der überhaupt ein Spiel gewonnen hat. Ja, es war auch so ein bisschen, auf einer menschlichen Ebene auch ein bisschen schlimm anzusehen, weil er sich halt auch so unglaublich entschuldigt hat jedes Mal und das immer so embarrassing war für ihn. Und er hat die großen Erwartungen, die irgendwie Korea und die Go-Spieler in ihn gesetzt haben, enttäuscht und das tut ihm so leid. Und das ist nur sein persönliches Versagen und nicht das Versagen der Menschheit. Und ja, der hat halt sowieso schon eine relativ hohe, leicht weinerlich klingende Stimme. Und das war so ein bisschen schlimm mit anzusehen. Im vierten Spiel hat er sich dann so ein bisschen freuen dürfen und wurde dann nochmal groß bejubelt und er hat ein Spiel gewonnen und hurra. Und es war dann, glaube ich, sogar so, dass er für das fünfte Spiel versucht hat, mit Schwarz zu gewinnen, weil er halt im vierten mit Weiß gewonnen hat und gesagt hat, dass es mit Weiß einfacher ist, gegen AlphaGo zu gewinnen als mit Schwarz. Ich kann sein, dass ich gerade Weiß und Schwarz verwechsle, aber der Gist ist the same. Schwarz fängt, glaube ich, an. Ja, also es ist auf jeden Fall mit einer Farbe eine einfacher. Okay. Also eins davon bereitet AlphaGo mehr Probleme. Und deswegen hat er für das letzte Spiel dann auch nochmal gesagt, er möchte mit der schwereren Farbe gewinnen. Und das hat jetzt wohl nicht geklappt. Aber an sich eine interessante Geschichte und man darf gespannt bleiben, wo so die Reise mit Artificial Intelligence hingeht, auch wenn der Name manchmal halt nicht so wirklich das mehr trifft, was es heute aus Informatik-Sicht ist, aber es ist, glaube ich, eine Technologie, die interessante Sachen uns bringt in Zukunft. Was es vielleicht auch bringen kann, ist eine Weiterentwicklung auf dem Gebiet von Go, weil, also jetzt nicht Maschine gegen Maschine, sondern auf dem menschlichen Go, weil das gibt's schon auch, dass sich so Grenzen des Machbaren etablieren, die einfach allgemein anerkannt sind. Ja. Und dann kommt irgendwer oder in dem Fall irgendetwas und sprengt diese Grenzen. Ja. Und dann ist plötzlich wieder mehr machbar. Ja, das hat der Moderator, also der Go-spielende Moderator, der Profi in der dritten Pressekonferenz auch gesagt, dass es halt irgendwie in der Geschichte des Go immer so Menschen gab, die gekommen sind und halt einen neuen Spielstil etabliert haben. Irgendwie eine neue Art zu eröffnen oder eine neue Art irgendwie Endgame und sowas, solche Geschichten. Und dass er halt in AlphaGo tatsächlich sowas auch sieht, dass es da neue Impulse gibt für das Go-Spiel an sich, was ich auch irgendwie faszinierend fand. Dass da so eine Maschine quasi die Möglichkeiten so abklopft, dass da interessante neue Wege rauskommen. Mhm. Und ich glaube, das ist halt auch die Stärke von Artificial Intelligence, dass du halt mehr Sachen ausprobieren kannst, wenn du die Kapazität hast, so viel auszuprobieren im Hirn. Und ja, also bei der Medikamentenentwicklung ist es ja heute auch schon üblich, dass solche Systeme irgendwie vorgeschaltet sind. Aha. Und ja, da geht noch was wahrscheinlich. Und dann Kombinationen durchprobieren oder von ja, so Molekülen von wie die gebaut sind. Krass. Ja. Krass. Ja, ich sehe es in Sportarten. Ich habe auf irgendeinem NPR-Podcast habe ich mal was gehört, dass Läufer so immer schneller werden oder geworden sind und dass es da auch so Barrieren gab, die durchbrochen wurden, dass jahrelang so sich alle an den absoluten Weltrekord hingetastet haben, dann ist einer plötzlich aus dem Nichts gekommen und deutlich schneller gelaufen. Ja. Und dann sind alle plötzlich so schnell gelaufen. Ja. Und nee, das ist halt, schon. Ja, also Sportart ist so eine gute, also beim Hochsprung ist das klassische Beispiel, okay. wo irgendwie alle immer Straddle gesprungen sind. Und irgendjemand dann angefangen hat, irgendwie Flop ist, glaube ich, das, was dieses, wo du dann halt sich seitlich anrennst und rückwärts drüber. Genau. Und das halt irgendwie so der Game Changer war, dass irgendwie jetzt alle das machen. Ja. Aber um nicht noch ins Tausende zu kommen, wie gesagt, AlphaGo hat gewonnen. Die Spiele kann man sich auf YouTube angucken. Es gibt zu allen Spielen mittlerweile eine 15-minütige Zusammenfassung, die auch immer ganz gut beschreibt, was passiert. Das fünfte Spiel, ich habe es noch nicht gesehen, aber das soll wohl auch sehr cool sein, weil AlphaGo am Anfang da wohl einen Fehler macht und halt ein grandioses Comeback noch hinlegt. ja, es ist auch lustig, dass man, also das war irgendwie auch teilweise Teil der Fragen in der Pressekonferenz, inwieweit man das einen Fehler nennen kann, wenn AlphaGo einen Fehler macht. Ja, und, aber ja, natürlich macht das auch Fehler. Und ja, nun ja. Gut, dann noch eine kurze Apple-News, die zumindest mich interessiert hat. Leider kann man hierzulande dann doch wieder nicht davon profitieren. Es geht nämlich um die Apple News-App und das damit zusammenhängende Apple News-Format. Das war ja bisher nur für ganz wenige offen, also irgendwie Vanity Fair und irgendwie noch zwei, drei andere konnten in diesem Multimedia-Format tatsächlich publizieren. Also sprich, da kannst du da irgendwie Galerien haben und Inline-Video und so. Es ist quasi so ein aufgebohrter RSS-Feed, der halt auch so solche Sachen transportiert und dazu halt so mehr zeitschriftenartige Experience quasi bringt. Dieses Format ist jetzt offen. Das heißt, jeder darf da seinen Content drin publizieren und wird dann in der Apple News App angezeigt, so denn deine Leser und Leserinnen die Apple News App haben, was sie halt jetzt vielleicht nicht tun, weil ja, Apple in seiner Weisheit entschieden hat, dass es momentan nur in Kanada und Amerika, glaube ich, verfügbar ist. Nun ja. Ja, ich weiß nicht, ob das was, ich weiß nicht, ob das überhaupt so zum Scheitern verurteilt erschaffen wurde oder ob das eine Chance hat, weil das ist halt so yet another Quelle von News. Ja, es ist halt, es fühlt sich halt so ein bisschen an wie das Rettungsboot für die Newsstand-Gefangenen. Also die da irgendwie in dieses Newsstand-Vault-Garden eingeschlossen wurden, die dürfen jetzt da raus und dürfen sich in Apple News vergnügen. Ob sie da allerdings glücklich werden, ist die andere Frage. Apple will halt irgendwie jetzt da auch mehr Werbung reinballern in Apple News. Aber mal sehen, was dabei rumkommt. Ja. Was bei rumkommt, ist ein gutes Stichwort, weil, ja, Konsum. Ja. Oder so. Wir sind schon wieder beim Konsum gelandet. Ja, wir kommen rum. Und da haben wir wieder die Kategorie Zombies, besser Zombies mit Tobi. Ja, boah, ich will eigentlich gar nicht drüber reden. Das war so schlimm. Es lief alles so toll. Ich bin in eine verlassene Pizzeria eingezogen, habe da meinen üblichen, also ich bin wieder gestorben. Ich bin wieder natürlich mit einem neuen Spiel. Ich bin in eine verlassene Pizzeria eingezogen, habe da meinen ganzen Schmonz auf dem Boden ausgebreitet, habe die Spuren von meiner Vorgängerin weggekratzt und mich geärgert, dass ich in dem letzten Leben meine ganzen Knarren leer geschossen hatte, weil ich dann leere Knarren hatte, die ich in die Ecke schmeißen durfte. Anyway, habe ich mich da wunderbar eingerichtet und dann flog plötzlich so ein iBot, so ein fliegender Augapfel vorbei und da stand, du hast normalerweise so Status Hostile fleeing, ignoring. Und da stand ignoring. Ich dachte, ja, der ignoriert mich. Bin ein bisschen hingegangen. Und dann hat der mich fotografiert. Oh. Da habe ich mir gedacht, okay, der hat mich fotografiert. Was ist denn da los? Und kurze Zeit später höre ich Polizeisirenen und zwei so kleine Polizeikampfdrohnen-Roboter kommen auf kleinen Beinen angekrabbelt. Oh Gott. Und ich habe mir halt gedacht, okay, diese blöden Roboter-Dinger, da nehme ich jetzt meine große Axt. Ich hatte eine Axt in einem Furniture-Store. Möbelhaus. Möbelgeschäft, habe ich eine Axt gefunden. Und die sind zu schnell und wendig. Dann habe ich mir gedacht, okay, dann nehme ich halt das Auto. Mit dem Auto kriegst du alles klein. Und dann bin ich mit dem Auto drüber gefahren, bis alle die Windschutzscheibe zersplittert war, die Frontscheinwerfer kaputt, alles. Die sind nicht kaputt gegangen. Ich weiß nicht, die sind zu klein. Und das Blöde ist, ich bin dann von der Dunkelheit überrascht worden. Einbruch der Dunkelheit, dann siehst du halt nichts mehr. Und ich war von diesen Robotern verfolgt, die mich immer wieder gezappt haben. Und also ich habe dann das Licht angeschaltet vom Auto. Das war aber schon kaputt, weil ich damit zu oft gegen die Roboter gefahren bin. Und dann habe ich mir gedacht, du kannst jetzt nur noch wegfahren. Also 30 Meilen pro Stunde aus der Stadt rausgefahren. Ich habe nichts gesehen. Das ist das Nächste, was ich weiß. Ich bin voll in ein anderes Auto geknallt. Und ich wusste aber, die Polizeiroboter sind nur wenige Schritte hinter mir. Also habe ich gesagt, okay, jetzt muss ich von der Straße runter. Nur da sind die Autos. Nicht noch ein Auto krachen. Also reiße ich das Lenkrad rum, fahre ins Unterholz. Aber leider sind da auch überall Büsche, die ich nicht sehe. Und irgendwann hat es mir halt Verteiler im Auto zerlegt und dann ist das Auto ausgegangen. Und ich sitze mitten in der Wildnis, sehe nichts im Dunkeln. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt, es hilft nichts, es ist eh schon Nacht. Entweder frisst mich jetzt der Polizeibot oder nicht, ich schlafe jetzt. Dann habe ich mich in den Sitz gelegt und eine Runde geschlafen. Ich habe es tatsächlich die Nacht überlebt und in der Früh bin ich dann aufgewacht und habe mir gedacht, okay, vielleicht nicht immer mit dem Kopf durch die Wand. Diese Polizeibots sind nicht so schnell. Dann bin ich zu einem Haus gelaufen, langsam, damit der Polizeibot hinterherkommt, rein ins Klo, den mit mir ins Klo, Tür zu, zum Fenster raus, Fenster zu und dieses Haus auf meiner Karte mit einem großen roten X markiert und einfach weggegangen. Du hast den Agro-Polizeibot im Klo eingesperrt. Och. Ja. Leider habe ich ein ganzes Auto zu Schrott gefahren, nur weil ich nicht die friedliche Option, die Weglaufoption wählen wollte. Ja. Well. Also, liebe Kinder, wir merken uns, wenn euch jemand fotografiert, das kann böse enden. Ja, ansonsten werden wir ja älter und die neuesten Apps und Spieletipps werden ersetzt durch die spannendsten Haushaltstipps. So auch heute. Ich habe nämlich etwas ganz Banales gemacht. Ich habe Brot gebacken. Ja. Und zwar aus oder mit Sauerteig. Sauerteig ist ein ganz komisches Gedöns. Das ist so eine symbiotische Lebensgemeinschaft aus Hefen und Milchsäurebakterien, die im Grunde vor sich hin lebt und die man auch füttern muss mit Mehl und so weiter. Und ich bin da so reingezogen worden. Ich habe einfach ein Rezept in einem Backbuch gesehen und mir gedacht, das machst du mal. Und da war was nicht klar. Und was macht man dann? Googelt das natürlich. Ja. Und dann habe ich die deutschen Sauerteigforen entdeckt. Und das ist so, also ich habe noch nichts Deutscheres gesehen im Internet. Es ist der Hammer. Und das ist ja Sauerteig ist irgendwie so ein, das ist eine Religion. Also für diese Leute ist es eine Religion. Und es ist so aufwendig. Meine Schwester hat, die ist Konditorin, die hat gemeint, was Sauerteig? Du weißt schon, Sauerteig machen nur Hausfrauen. Das ist ja ein bisschen, naja. Aber ja, du musst halt dann, wenn du den zum Backen fertig machen willst, du bewahrst ihn im Kühlschrank auf und der ist so in kleiner Menge und die musst du vermehren, um viel Sauerteig. Und wenn du ihn zum Backen fertig machen willst, dann rührst du Mehl und Wasser drunter und lässt ihn bei einer bestimmten Temperatur 6 Stunden stehen, bis 8. und dann mischst du nochmal drunter und dann lässt ihn bei einer anderen bestimmten Temperatur wieder 6 bis 8 Stunden stehen. Und okay. Also riesen Brimborium, bis du dann mal ein Brot gebacken hast. Da hätte ich ja nicht den Nerv zu. Also ich backe halt auch öfter mal Brot, aber ich mache das halt irgendwie nach einem relativ simplen Rezept, das halt irgendwie so in 5 Minuten angerührt ist. Also dann machst du ein bisschen Mehl und Wasser und Hefe und dann halt noch Salz und Essig dazu und dann ist aber auch gut. So, und dann in den Ofen und eine halbe Stunde später hast du ein Brot. Ja, mit Hefe geht das flott. Das stimmt. Aber was ist denn, also ich weiß es noch nicht so, was ist denn der Vorteil am Sauerteig? Schmeckt der besonders gut oder? Also zum einen gibt er einen eigenen Geschmack dem Teig und zum anderen brauchst du ihn ursprünglich traue ich mich jetzt nicht zu sagen, sonst muss ich nächste Folge wieder eine Korrektur loslassen. Das Ding ist, Brotteig hält zusammen, weil im Mehl Kleber ist. Ja. Und der wird durch viele Kneten beim Weizenmehl aktiviert. Gluten und dann. Und so. Genau, und das klebt dann zusammen. Der Roggenteig oder Roggenmehl enthält irgendwelche Enzyme, die das verhindern, dass dieser Kleber klebt. Ja. Die werden durch das Saure getötet. Das heißt, Sauerteig ist für ein Roggenbrot, also so ein Schwarzbrot und dunkles. Ach so. Graubrot ist, glaube ich, der korrekte Begriff. Ja, ja. Nötig, sonst kannst du mit Roggenmehl kein Brot backen. Das macht Sinn, okay. Ich mache halt immer Dinkelmehl Brot und ja. Und daher ist es wohl, also so erkläre ich mir das, dass das die Herleitung ist. Und du kannst damit auch mit Weiß, also kannst mit Sauerteig auch Weißbrot backen. Ich habe jetzt mal Semmeln gebacken, die schmecken jetzt auch nicht groß anders, als wenn ich so mit Hefeteig-Semmeln gebacken hätte, glaube ich. Ja, aber es ist. Ein Freund von mir ist auch so Sauerteig-Afficionado und postet dann auch auf Instagram immer seine neuesten Sauerteig-Kreationen. Ach, cool. Hat er irgendwie jetzt auch vor 2 Wochen irgendwie auf Instagram so einen Sauerteig-Workshop quasi gemacht, wo er mit seinen Followern Sauerteig angesetzt hat. Das war sehr lustig. Cool. Aber wie ist es, wenn ich jetzt für die Interessierten jetzt zu Hause, die jetzt unbedingt einen Sauerteig haben wollen, kann ich denn den auch selbst starten oder muss ich mir da von irgendjemand eine Sauerteigkultur holen? Den kann man selbst starten. Und zwar sind die Hefepilze und Bakterien sind im Mehl schon in ganz kleinen Mengen vorhanden. Und was man da machen kann, ist Disclaimer, ich habe es selbst anders gemacht, weil ich aus einem Siemens-Kochbuch, das beim Backofen dabei war, mit Hefe und Pipapo den Sauerteig gemacht habe. Du weißt schon, dass das jetzt noch deutscher geworden ist. Das Siemens-Kochbuch. The deutschest of all Sendungen. Da ist halt Hefe drin und die startet diesen Prozess ganz rabiat und wird auch in den Foren total verdammt, die Industriehefe und das ist überhaupt nicht das Urwüchsige und die sind ganz andere Kulturen und die Industriehefe hat die einheimische Kultur. Hefe verfeuert. Genau. Es wird immer deutscher. Die Theorie ist aber, du nimmst Hefe und Wasser, rührst es zusammen und lässt es 24 Stunden stehen. Und dann rührst du nochmal Hefe und Wasser rein, rührst es wieder um und lässt es nochmal 24 Stunden stehen. Rührst dazwischen einmal um. Und dann müssen sich so langsam diese ganzen Keime und Bakterien und Pilze entwickeln. Und die kommen quasi so von selbst. Ich habe von Jamie Oliver gelesen, der hat ein Sauerteigrezept, da mischst du Hefe und Wasser und dann stellst du die Schüssel offen eine Stunde einfach in den Garten raus. Und er sagt, da fliegt dann schon das her, was da rein soll und wächst da drin. Ja. Das ist alles in dem deutschen Sauerteig Forum, genau, das ich in dem Forum, das ich verlinkt habe. Da ist eine sehr gute Anleitung. Was ich noch empfehlen würde, wenn es jemand ausprobieren will, YouTube-Videos wegen der Konsistenzen. Die sind nämlich manchmal überhaupt nicht so, wie man sie erwarten würde. Ah, ja. das macht Sinn. Ja, YouTube-Videos ist für solche Dinge durchaus auch immer ein sehr gutes, also gerade wenn man mal sehen will, wie soll das denn aussehen und wo muss ich jetzt da und wie steif muss denn der Teig jetzt sein und so. Nee, Teig ist nicht steif, aber you know what I mean. Ja, genau, da sind YouTube-Videos immer ganz toll. Habe ich auch schon gemacht, die Erfahrung. Gut, dann wünschen wir euch viel Spaß mit eurem Sauerteig. Und während ihr den Sauerteig gären lasst, habt ihr viel Zeit, um Fernsehserien zu gucken. Deswegen empfehle ich da jetzt welche. Ich möchte anfangen mit der Serie Billions. Genau, nicht Millions, sondern Billions. Also Milliarden auf Deutsch. Und naja, es geht um eine Investmentfirma und die Aufsicht, die Finanzaufsicht, die quasi ihr entgegenspielt. Sprich, die Finanz, die Investmentfirma macht Shady Business und Insider Trades und was nicht alles. Und die Finanzaufsichtsbehörde der Vereinigten Staaten ist damit beauftragt, diese Dinge aufzudecken. Und klingt jetzt total trocken, ist aber eine total spannende Serie, weil in den Hauptrollen spielen Paul Giamatti, den man zum Beispiel aus Sideways kennt, dieser Film über Wein trinken, falls du dich erinnerst, der irgendwie auch Oscars gewonnen hat. Ja, nee, habe ich nicht gesehen. Und Damian Lewis, den man als den Soldaten in Homeland kennt. Also den, ich will nicht spoilern, aber den Brody in Homeland, genau. Und die spielen ihre Hauptrollen sehr, sehr gut. Die Frau von Paul Giamatti ist auch ganz großartig, die kennt man auch als Nebendarstellerin in diversen Serien. Mir fällt jetzt gerade ihr Name nicht ein, leider. Ja, aber es ist schauspielerisch auf jeden Fall sehr gut besetzt und auch total spannend. Also es ist halt irgendwie so, sie bringen einem halt so diese ganzen Finanzgeschichten näher, ohne dass es jetzt irgendwie großartig trocken oder in die Tiefe geht, ohne trocken ist, sondern es ist halt einfach nur so, es ist Teil der Story und du verstehst, was passiert, aber du hast natürlich hinterher jetzt nicht großartig Ahnung von Finanzkram. Und auf der Ebene funktioniert das halt sehr gut und ist sehr unterhaltsam und kann ich empfehlen. Und wie schaffen sie das, dass das spannend wird? Naja, es hängt dann immer irgendwas dran. Also es hat irgendwie, es ist dann irgendwie so die Geschichte, also die Frau von Paul Giamatti, der den Obertypen in der Aufsichtsbehörde spielt, arbeitet für die Investmentfirma. So, und das ist dann quasi so eine Verquickung, über die dann viel Drama entsteht, weil die zwei sich halt quasi nicht über ihre Arbeit unterhalten können, weil sonst ist das halt irgendwie schon wieder Vertrauensbruch oder halt irgendwie Insider-Gedöns. Da passiert viel. Dann hat das die Finanzaufsichtsbehörde natürlich dann irgendwann irgendjemand am Schlawittchen und verpasst ihm dann einen Abhörwire quasi, dass er halt irgendwie versucht, einen Deal zu machen, indem er halt irgendjemand anders noch ans Messer liefert, der weiter höher sitzt und dann eben mit weniger Strafe rauskommt. Das ist natürlich auch dann spannend. Und auch so die persönlichen Geschichten um den Charakter von Damian Lewis, also den Investmentbanker, die sind auch alle ganz spannend. Auch weil man halt so sieht, wie der tickt und wie er zum Beispiel seine Kinder erzieht. Wie er halt irgendwie diese Privilegien, die er halt überhaupt nicht reflektiert und direkt an seine Kinder weiterleitet und wie das halt eher so ein geschlossenes Weltsystem ist, das halt irgendwie funktioniert, aber an sich halt irgendwie auch total eklig ist. Das ist eine spannende Geschichte. Cool. Ja. Billions. Im Internet ihres Vertrauens. Was man gefahrlos an seine Kinder weitergeben kann, ist im Gegensatz Sago Mini-Monsters. Die Frage ist natürlich, warum pickt denn der Tobi jetzt plötzlich Kinderspiele? Die kurze Antwort ist, Tobi hat Kinder. Die lange Antwort ist, das ist ein Kinderspiel, das Geld kostet. Und es gibt so irre viele Kinderspiele, die keine Geld kosten. Da sind ein paar gute dabei, aber das meiste ist totaler Schotter. Das Schlimme ist, die Geld kosten, da ist auch ganz viel Schotter dabei. Ja. Also Kinderspiele werden nicht gekauft. Wir haben ja selber mal eins rausgebracht, Zicke, Zacke, Hühnerkacke. Das wurde jetzt auch... Es hat sich nicht so gut verkauft. Und das Problem ist halt, wir hätten gerne, dass es mehr gekauft worden wäre. Ja, das Problem ist halt, dass Eltern da halt irgendwie noch mehr verbranntes Kind, dummes Wortspiel, sind als normale Konsumenten im App Store. Mhm. Weil halt irgendwie einfach viel, viel Blödsinn, was Geld kostet im Ding ist. Und deswegen wollen sie halt eher Marken, denen sie vertrauen. Also irgendwie Sendung mit der Maus oder Sesamstraße oder so. Mhm. Und irgendwie so dahergelaufene The Coding Monkeys mit irgendwelchen Brettspielen aus irgendeinem Verlag. Sind halt nicht so, der kennt man als Marke nicht so. Und deswegen wollte ich ein Spiel, das was kostet, empfehlen, weil ich das gut finde. Wie gesagt, Sago Mini-Monsters, da macht man Monster. Das fängt an mit einer Silhouette von einem Monster, die man anmalen kann in vier quietschenden Farben, also grün, lila und noch zwei. Und im nächsten Schritt bekommt es dann Augen und Auswüchse. Also es können Hörner und Tentakel sein und man kann die Augen, die auf eine bisschen grausame Art wechseln, indem man einfach Hörner, Augen, Tentakel ausreißt und wegwirft, die wachsen dem Monster nach. Kinder stehen auf so grausame Dinge. Ja, total. Dann das Monster sitzt in so einem großen Schleimbecken, da schwimmen dann Accessoires an die Oberfläche, dann kannst du dem noch ein Krönchen oder eine Blume ans Tentakel hinpappen und zu allerletzt musst du das Monster füttern mit schwimmen dann Pizzastücke und Eis und Scheiß hoch. Und als allerletztes musst du ihm dann die Zähne putzen. Oh. Da kommt dann die Pädagogik am Ende. Es ist lustig, es ist von der UI nett gemacht und ziemlich tight. Also es ist nicht so zuckelig, ohne Ende und schlecht zu bedienen, sondern angenehm. Und ich finde es witzig, meine Kinder mögen das. Es ist so ein bisschen der Monster-Stil wie halt irgendwie Monsters Inc. Von Pixar. So, also so in 2D, aber ja. So. Also ich weiß gar nicht, ob das davor auch schon so ein Ding war, aber ich habe so das Gefühl, dass dieser Film so eine Klasse von Monstern ikonisch definiert hat, die es seitdem gibt. Mhm. So diese Mischung von Augen, Tentakel, Fell, Krallen, whatever. Mhm. Das hatte ich vorher noch nicht so als die Monster irgendwie unter einem. Also so diese kinderfreundlichen Monster. Ja, ich überlege gerade. Die vorher schon gab. Ich meine, das Where the Wild Things Are hat so ein bisschen, aber die sind mehr anthropomorph. Die sind auch noch monstriger, also gruseliger. Böser, ja. Und so diese netten Monster, die gibt's, glaube ich, also die hatte ich vorher nicht auf dem Plan. Mhm. Niedliche Monster. Ja. Stimmt schon. Und ja, Sago Mini-Monsters für die Mini-Monsters zu Hause. Gut, wo wir bei Monsters sind, kommen wir zu Außerirdischen und Science Fiction. Ich habe nämlich noch eine Serie im Angebot. Die Serie heißt Colony. Die Hauptdarsteller der Serie kennt man, wenn man Serien guckt, auch. Das ist nämlich einerseits der Sawyer aus Lost. Ich glaube, der heißt Josh Holloway oder so. Also dieser Blonde. Bei Lost muss ich passen, das habe ich noch nicht geguckt. Und ich traue mich nicht, weil Marcel das Ende so gehasst hat. Ja, zu Recht. Ja, aber, und die Hauptdarstellerin aus The Walking Dead, die ersten zwei Staffeln oder drei Staffeln, weiß ich gar nicht. Und die spielen in dieser Serie auch mit. Colony heißt sie, wie gesagt. Und es geht darum, es spielt nach der Ankunft einer außerirdischen Rasse. Die Außerirdischen sind irgendwie angekommen, haben irgendwie so... so Sonderzonen um Städte rum quasi etabliert. Also es spielt in L.A. und um L.A. ist quasi eine riesige Mauer außenrum. Und in diesem Einflussbereich LA kontrollieren die Aliens sozusagen alles. Aha. Und außerhalb der Mauer ist halt irgendwie Dystopie und Postapokalypse. Zumindest wird einem das so suggeriert in der Serie. Ob das wirklich so ist, ist unklar. Aha. Aber es ist halt irgendwie du siehst die Außerirdischen nie. Die Außerirdischen sind irgendwo anders in ihren Raumschiffen oder so. Ich werde das gar nicht spoilern. Diese Besatzungszone, muss man sagen, innerhalb der Mauer ist halt irgendwie kontrolliert von Kollaborateuren. Sprich, es gibt halt eine Armee, die den Aliens hörig ist, aber die auch nur aus Menschen besteht. Das sind irgendwie die Red Hats, heißen sie, weil die halt alle rote Helme haben. Und dann gibt es halt irgendwie so einen Verwaltungsapparat, der auch den Außerirdischen zuarbeitet. Und da spielt der Dr. Taub aus House spielt den Mayor von L.A. auch gute Schauspieler mit bei. Und es ist eine total spannende Geschichte, weil halt irgendwie, da spoilere ich jetzt glaube ich auch nichts, dass auch so ist, dass es um ein Ehepaar geht, wo er quasi zu einem Kollaborateur gemacht wird, gezwungen wird zu kollaborieren, sie im Widerstand kämpft. So. Und da halt irgendwie, das hat so ein bisschen Schwierigkeiten macht zu Hause. aber so insgesamt ist die Geschichte auch ziemlich coole Science Fiction, weil halt das so unaufgeregt ist. Mhm. Also es ist halt irgendwie so, das ist alles, das war alles. Sie erinnern sich alle zurück an diese Außerirdischen, aber sie leben halt jetzt im Jetzt und haben halt irgendwie die normalen Probleme, die man halt so hat im Jetzt. Mhm. Plus, da sind irgendwie diese Außerirdischen, die haben irgendwie diese Armee. Außerdem haben sie so Roboter, die rumfliegen und irgendwie so Drohnen, die irgendwie dich ablasern, wenn du irgendwie gegen die Außerirdischen irgendwas machst. Und gleichzeitig gibt's halt noch den Widerstand, der irgendwie versucht, da rauszukommen und die Aliens wieder zu verjagen. Und ja, ich finde es eine spannende Serie und natürlich auch erst die erste Staffel und irgendwie 10 Folgen erst oder so. Aber bisher entwickelt sich das ganz gut. Witzig. Das vom Thema erinnert es mich ein bisschen an Trees von Warren Ellis. Das ist eine neuere Comicserie, wo auch plötzlich Alien-Bäume, riesengroße Alien-Bäume auf der Erde erscheinen und nichts machen, außer ab und zu Massen und Massen von Gift abzulassen und die Leute in ihrer Umgebung zu töten. Ah, das klingt toll. Also es klingt nicht toll, aber das klingt spannend, weil Warren Ellis ist ja sowieso immer, also finde ich immer ganz spannend. Ja, und es sieht wieder so wie eins von seinen so diese Ellis-Projekte, wo er ziemlich viel freidrehen darf. Und ich bin sehr angetan. Das erste Trade Paperback ist raus, die ersten 8 Folgen, glaube ich. Acht cool. Oder so. Sieht nett aus. Muss ich mir mal besorgen. Dann habt ihr jetzt auch noch eine Comic-Empfehlung bekommen. Dann muss aber auch wieder gut sein für heute, Kinder. Wir sind nämlich am Ende der Sendung angekommen. Und wir freuen uns drauf, dass Marcel wiederkommt. Jo. Aber bis dahin verabschieden wir uns von euch und wünschen euch eine schöne Restwoche. Bis denn. Winke, winke. Sie nehmen nochmal dieselbe Menge Roggenschrot, gut mit dem Sauerteig vermischen und durchkneten. Ja. Und dann den Teig gehen lassen. Schönen Dank. Tschüss. Viel Glück. Nun schaut her und hat gut Acht, wie man einen Brotteig macht. Mit vollem Keim und allem Schale ist das Roggenkorn vermahlen. Doch soll das Brot schön locker sein, muss noch ein Gärungsmittel rein. Drum gebe ich euch den Fingerzeig, nehmt Hefe oder Sauerteig. In eine Schüssel mit Verstand, gebt nun das Mehl bis an den Rand. Da rein könnt ihr nach freien Stücken eine kleine Mulde drücken. Und dann das Wasser und schon wird die Masse nasser. Rühret gut, lasst euch nicht lumpen, denn das Mehl, es darf nicht klumpen. Wollt ihr einen Teig bereiten, müsst ihr ihn gut durcharbeiten. Jetzt so heißt es wirken, kneten, walten, schwitzen wie Athleten. Ist der Teigling wohlgerundet, ahnt man schon, wie gut er mundet in des Ofens strenger Hitzen. Ach, Moment, fast hätte ich es vergessen. Das Wichtigste, da muss ja noch was rein. Roggenbrot nach meiner Oma aus Niendorf, nur echt mit der Murmel. Wo habe ich sie denn? Ja, die Murmel, ja, die durften ja bei meiner Oma nie fehlen. Die kommen jetzt hier rein und wer sie findet, ja, dem bringen sie Glück. Heißt es jedenfalls. So, jetzt ab in den Ofen. Ist der Teigling wohl gerundet, ahnt man schon, wie gut er mundet. In des Ofens strenger Hitzen muss er nun ein Stündchen schwitzen. Soll jetzt backen, rösten, bräunen, nur den Zeitpunkt nicht versäumen. Meldet sich bei mir der Bäcker, ist die Kruste knusprig lecker. Dieses Wunderwerk der Technik, es erspart mir jede Hektik. Warum kneten, balken, schwitzen, kann man so ein Ding benutzen? Schalte ich das Rührwerk ein, gelingt das Brot von ganz allein. Voll entspannt und ohne Schweiß gewinne ich den ersten Preis. Nach des Backens harter Fron winkt jetzt der verdiente Lohn. Ein gutes Brot gelingt perfekt nach Oma Niendorfs Hausrezept.